Kundgabe 601. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.10.1938. Vaterworte. Lehre Gottes. Gottes Kinder. So sehet ihr, meine Kinder, alles auf Erden in einer euch wenig überzeugenden Lehre zusammengefasst und vermöget nicht, sie euch zu eigen zu machen. Denn im Anhören dieser Lehre allein kann euch niemals die Weisheit vermittelt werden, sondern erst müsstet ihr versuchen, aller irdischen Gedanken ledig zu werden, die völlig abseits stehen von meiner Lehre und die auch niemals in Einklang zu bringen sind mit dieser. Alles, was von Gott ist, setzt auch göttliche Einstellung voraus. Doch was von der Welt ist, wird immer nur weltliches Denken bedingen. Und so ist alle göttliche Gabe ohne tiefe Wirkung auf des Menschen Herz, solange sie nicht mit geistigem Streben aufgenommen wird. Je einsichtsvoller sich seine Gedanken der reinen Lehre Gottes zuwenden, desto eher vermag der Mensch, auch nach dieser Lehre zu leben. Und sobald meinem Wort auch die Tat folgt, ist es wahrhaft lebendig geworden und von solcher Kraft, dass ihr es auch als das reine Wort Gottes erkennt, dass ihr euch dieser Lehre nun nimmer widersetzen könnt und ohne Vorbehalt sie aufnehmet in euer Herz, mir nun dienet mit aller Liebe und so geistig wiedergeboren seid zu meiner unendlichen Freude. Denn wer zu mir gefunden hat, wird mit Freuden von mir aufgenommen, und sein Anteil ist Licht, vom ewigen Licht. Als Gotteskinder bleibet ihr ewiglich in meiner Nähe und wirket mit mir und durch mich gleichfort nach meinem Willen. Und so verbürge ich euch vollstes Eingehen in meine Herrlichkeit, so ihr nur meine Lehre annehmet und euch nimmer abwendet von dieser, was euch auch immer von außen drohen mag. Ihr lieben Kleinen, bedenket nicht die große Gefahr, in der ihr schwebt, sondert ihr euch von mir ab. Meine Liebe wird euch immer und immer suchen und euch hinweisen auf den alleinigen Weg des Glaubens an mich, euren Herrn und Heiland. O höret meine Stimme, lasset euch nicht betören von der Welt, die euch nur eurer Zeit beraubt, welche der Arbeit an eurer Seele gewidmet sein soll. Die Hand Gottes geleitet euch alle, und immer wieder dorthin, wo ihr meine Stimme höret. Gebt dem Drängen eures Herzens nach und verharret dort, wo ich euch rufe. Denn ich werde an euer Herz rühren, dass ihr auch meine Nähe fühlt, und wenn ein leiser Gedanke in euch aufsteigt, dass ihr geschützt seid in meiner Obhut. Wenn ihr es fühlt, dass sich euer Herz mir zuneigen möchte, dann wisset, dass ich zu euch spreche und euch meine Liebe antrage. Wisset, dass nun der Vater nach euch verlangt und euch als seine Kinder aufnehmen will in sein Reich. Und wendet euch ab von allem irdischen Verlangen. Lasset euer ganzes Sinnen und Trachten nur der Rückkehr ins Vaterhaus gelten. Wendet euer Gebet mir zu, und ich will euch erquicken mit meinem Wort und laben mit meiner Gnade. Ich will euch geben meine ganze Liebe und euch zu mir hinanziehen. Und es wird euer ganzes Erdenleben ein leichtes sein, so ihr es nur dazu benützet, meinen Willen zu erfüllen, meine Gebote zu halten und mir nahe zu kommen. Meine Liebe wird euch erfassen mit aller Gewalt, und selig werdet ihr sein in dieser Liebe schon auf Erden und dereinst in der Ewigkeit. Amen.